Erster Gott sprach zu Hesekiel. Zweite Schau auf die Berge von Israel. Sprich gegen sie. Dritter hört das Wort von Gott. Er bringt Krieg gegen euch. Er macht eure Altäre kaputt. Vierter, eure Altäre werden zerstört. Eure Götzenbilder gehen kaputt. Tote liegen vor den Götzen. Fünfter, die Toten liegen vor den Götzen. Ich werfe eure Knochen um die Altäre. Sechster, eure Städte werden leer sein. Alles wird kaputt gemacht. Eure Götzen sind dann weg. Siebter, viele Menschen sterben. Dann wisst ihr, ich bin Gott. Achter, einige Menschen bleiben am Leben. Sie müssen in andere Länder gehen. Neunter, dort denken sie an mich. Sie hassen ihre bösen Taten. Sie wollen keine Götzen mehr. Zehnter, sie wissen dann, Gott hat die Wahrheit gesagt. Er wollte sie strafen. Elfter, klatsche in die Hände. Das Volk Israel war böse. Sie sterben durch Krieg und Hunger. Zwölfter, wer weit weg ist, wird krank. Wer nah ist, stirbt im Krieg. Gott ist zornig. Dreizehnter, die Toten liegen bei den Götzen. Sie liegen auf den Bergen. Dann wisst ihr, ich bin Gott. Vierzehnter, ich mache das Land leer. Es wird wie eine Wüste sein. Dann wissen alle, ich bin Gott.